Ich weiß nur, dass ich mich in dieser Nacht so sehr nach Liebe sehnte. Ich wollte verstehen, was mir so viel Schmerz bereitete. Sagt Chiara Mastroianni als Vera in Christophe Honorés Film Die Liebenden, flaniert über einen Pariser Boulevard und beginnt zu singen. Singt ein Chanson, so wie schon die Protagonisten in Honorés Film Chanson der Liebe vor 3 Jahren Gesangseinlagen gaben, immer dann, wenn sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen wollten. Honorés neuer Film Die Liebenden, Untertitel Von der Last, glücklich zu sein, ist eine Geschichte über die Liebeswirrungen und Irrungen von Vera und ihrer Mutter Madeleine als junge Frau von Ludivine Sanier, als ältere von Catherine Deneuve gespielt. Was macht dein Liebesleben? Oh nein, hör auf, da wage ich es nur einmal, eine Frage zu stellen. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit der Liebe wie Erotik in den 1960er Jahren bis hin zur Jetztzeit. Davon erzählt Christophe Honoré schwärmerisch, schwermütig und elegant. Die Liebenden von der Last, glücklich zu sein. Empfehlenswert. Der künstlerische Ort in diesem Film Paris, Stadt voll sommerlich leichter Liebe und Erotik. In den düstereren Kinobildern über Paris hingegen ist die Metropole immer schon verseucht von der Macht, die sich mit Sex und Erotik paart. Das gilt auch, wenn Paris im historischen Gewand des ausgehenden 19. Jahrhunderts erscheint. In der neuen Bellamy-Verfilmung spielt Twilight-Star Robert Pattinson souverän die Hauptfigur George, einen attraktiven Mann aus einfachen Verhältnissen, der zu Macht und Einfluss kommt, weil er aus dem Gesellschaftsbild von Madame de Forestier die richtigen Schlüsse zieht. Die wichtigsten Menschen in Paris sind nicht die Männer. Die wichtigsten Menschen in Paris sind deren Ehefrauen. Ergo, Georges Duroy schläft sich in Bellamy, einem am Ende düsteren Gesellschaftsbild, an die Spitze hoch. Die er benutzt, wie sie ihn benutzen, die Ehefrauen also, gespielt von Uma Thurman, Christina Ricci und Christine Scott Thomas. Was führt Sie hierher? Besteht Hoffnung für mich. Sie versuchen, mich in einer Kirche zu verführen. Die Empörung mithin, sie währt nicht lange. Christine Scott Thomas strahlt auch als 50-Jährige eine wunderbare, geheimnisvolle Erotik aus. Was wären Der englische Patient oder Sarahs Schlüssel, was wäre jetzt Bellamy ohne diese großartige Schauspielerin? Und Gleiches gilt für einen vielleicht noch düstereren Paris-Film als Bellamy es ist, für Pavel Pawlikowskis als DVD-Premiere herausgekommenen Mystery-Thriller Die geheimnisvolle Fremde. Ein Film wie herumgebaut um die Aura von Christine Scott Thomas. Die geheimnisvolle Fremde erzählt von einem Amerikaner in Paris, Ethan Hawke als erfolgloser Schriftsteller, der sich in der Stadt der Liebe im Wahn verliert. Als er in einem literarischen Salon eine wunderschöne Frau, Christine Scott Thomas, eben kennenlernt, scheint sich das Blatt zu wenden. Magit ist geheimnisvolle Femme fatale wie kraftspendende Mutter. Ich glaube an dich. In beidem aber immer Projektionsfläche von Toms unterdrückten Bedürfnissen wie Leidenschaften. Ein Mord geschieht in diesem Paris. Angeblich ist Tom nicht schuldig. War es diese Magit Kadar? Ist das Madame Kadar? Ja. Sie lebt seit 1991 nicht mehr. Doch wen besucht Tom nachmittags im 5. Arrondissement am linken Seineufer? Gute Frage. Bellamy von Declan Donnellan und Nick Omerod und die DVD-Premiere Die geheimnisvolle Fremde von Pavel Pawlikowski, beide mit Christine Scott Thomas, beide herausragend. Kino über die Liebe in der Stadt. Statt an der Seine, diesmal am Rio de la Plata. Buenos Aires also. Gemeint ist nicht das Buenos Aires in Ole Christian Madsens missglückter Komödie Super Classico, meine Frau will heiraten. Frustrierter Weinhändler aus Kopenhagen folgt seiner Ex nach Argentinien. Da ist die argentinische Hauptstadt nicht mehr als Postkartenklischee. Um ein aufregendes, spannendes, verwirrendes Buenos Aires zu sehen, muss man hingegen in die Geschichte von Martin und Mariana eintauchen, in dieser Stadt, in der abertausende Gebäude willkürlich in den Himmel ragen, wie am Anfang von Gustavo Tarettos Film Medianeras die Stimme erzählt. Martin, Webdesigner, und Mariana, Architektin, beide Großstadt-Singles und doch füreinander bestimmt. Irgendwann schlagen beide neue Fenster in ihre Mietwohnungen, ein erster Kommunikationsdurchbruch im wahrsten Sinne des Wortes. Gustavo Tarretto findet wunderbare und mitunter ziemlich komische Bilder über das Lieben in diesem vibrierenden Buenos Aires. Medianeras von Gustavo Tarretto Sehr empfehlenswert, Superklassiko von Ole Christian Madsen hingegen, ärgerlich.